Man sollte nicht vergessen, dass der Liberalismus im 18. Jahrhundert in Großbritannien entstanden ist als ein politisches Dogma, das zunächst einmal ganz elementar mit der bürgerlichen Emanzipation verknüpft war, gegen absolutistische, feudale Abhängigkeiten gerichtet war. Für den Philosophen und Literaturwissenschaftler Josef Vogel besitzt der Liberalismus historische Verdienste, die ihn dazu qualifizieren könnten, gerade in Zeiten des Populismus zur Erneuerung der Demokratie beizutragen. Schon allein wegen seiner Betonung individueller Rechte tauge er als Gegengift zu völkischen Vereinheitlichungs- und Vereinnahmungsprogrammen. Doch die Betonung des Individualismus, speziell des Besitzindividualismus, sei andererseits auch eine große Schwäche des Liberalismus. In der Geschichte des Liberalismus ist damit immer auch in irgendeiner Weise eine Verwerfung mit entstanden, nämlich dass das Pochen beispielsweise auf Gleichheit, auf rechtliche Gleichheit, auf die Gleichstellung über die Rechtsperson häufig materielle Ungleichheiten mitgeliefert wird. Ich glaube, das ist eine Sache, die den Liberalismus bis heute in irgendeiner Weise heimsucht. In quasi reiner Form ist der Liberalismus denn auch nur geografisch und historisch sehr beschränkt wirkmächtig geworden, nämlich in Großbritannien und den USA. Und auch dort nur in der frühen Phase dieser beiden alten Demokratien. Bald liefen ihm zwei andere politische Strömungen den Rang ab. Konservative, denen das liberale Freiheitsdogma viel zu weit ging, und sozialistische, denen es nicht weit genug ging, weil es die soziale Frage ausblendete. Konservatismus und Sozialdemokratie konnten alle beide auf sozialen Identitäten wechseln. Für die großen Konflikte des späten 19. Jahrhunderts und des frühen 20. Jahrhunderts, es gab zwei große Fragen, Religion und soziale Klasse. Es gab große Konflikte über diese Identitäten, die alle beide Konservatismus und Sozialismus zu großen Massenparteien zu werden geholfen. Für Liberalen gab es gar nichts dieser Art. Wenn Liberale aber mit einer dieser beiden Strömungen eine politische Koalition schmieden konnten, erzählt der Politologe Colin Crouch von der University of Warwick, dann konnte es zu Sternstunden der Demokratie kommen. So wie während des New Deal in den USA, der den Staat zum Wohlfahrtsstaat ausbaute. Oder bei der Wiedergeburt der westeuropäischen Republiken nach dem Zweiten Weltkrieg, die vor allem von christdemokratischen und liberalen Parteien gestaltet wurde. Außerhalb der westlichen Welt sei eine solche Entwicklung allerdings niemals gelungen, schränkt der Schriftsteller und Soziologe Pankaj Mishra ein, der in London und Delhi lebt. So the spell. Geradezu als Fluch wird der Siegeszug des Liberalismus heute in weiten Teilen Asiens betrachtet. Liberalismus bedeutete in diesen Ländern immer nur, dass die Marktkräfte entfesselt und anschließend ein paar Reiche immer reicher wurden, während die Mehrheit verarmte. Liberalismus erscheint so als eine Maske, die der Westen aufsetzt gegenüber dem Rest der Welt, den er ausraubt. Basis für eine gelingende Liberalisierung müsse ein Mindestmaß an sozialer Gleichheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt sein, fordert Pankaj Mishra. Der Liberalismus habe dafür zwar moralische Werte im Gepäck, wie Toleranz und Respekt, aber gleichzeitig unterminiere der Wettbewerb, den er entfesselt, tendenziell jede soziale Ordnung. Viele Länder in Asien, deren industrielle Entwicklung erst spät begann, haben deshalb auf einen autoritären Staat gesetzt und waren damit erfolgreich, so wie heute China. Und die Menschen akzeptieren das, weil ihnen der Liberalismus als destruktiv erscheint. Er kann alte Ordnungen der Unfreiheit überwinden, aber nicht ihre Hoffnung erfüllen, wirtschaftlich Anschluss an den Westen zu finden. Das geht offenbar nicht ohne einen starken Staat. Dies gelte umso mehr, seit der Liberalismus vor allem als Neoliberalismus auftrete, also als eine Doktrin des freien Handels und Kapitalverkehrs. Seitdem teilten viele im globalen Süden die Furcht, ihnen drohe eine Art Neokolonialisierung in Form von verschärfter Ausbeutung. Die Angst vor sozialem Abstieg greife inzwischen aber auch auf der nördlichen Halbkugel um sich. There was a new institutional framework proposed. All diese Ideen vom Umbau und Abbau des Sozialstaates werden ja längst auch in Europa und den USA umgesetzt. Diese Politik verunsichert immer mehr Menschen. Und jetzt feiern plötzlich auch dort autoritäre Anführer wie Trump Erfolge, ausgerechnet im Kernland des modernen liberalen Westens. Right in the heart of the modern West. Der Liberalismus brauche wieder Bündnisse mit Bewegungen der sozialen Emanzipation, sagt Pankaj Mishra. Aber er bietet keinen Rahmen mehr, in dem ein solches Bündnis entstehen könnte. Denn sein angestammter politischer Raum ist der Nationalstaat, der im Idealfall die liberalen Freiheiten garantiert. Jene Freiheiten, zu denen nicht nur Menschenrechte gehören, sondern auch Versammlungsfreiheit und Streikrecht, die soziale Gerechtigkeit ermöglichen. Sozialer Ausgleich müsse in Zeiten der Globalisierung jedoch supranational organisiert werden, meint Colin Crouch. Es gibt internationale Organisationen, die OECD, die Währungsfonds, die internationale Handelsorganisation. Was mangelt, ist eine demokratische, übernationale Ebene. Wenn die Demokratie an der nationalen Ebene bleibt und die wirtschaftliche Entscheidungen ein globaler Niveau erreichen, dann gibt es keine Möglichkeit, dass wir eine bessere Welt haben können. Gerade solche früher sehr neoliberal ausgerichteten Organisationen betonen heute in Gutachten und Prognosen, wie sehr die soziale Ungleichheit wachse und wie sehr dies sowohl die wirtschaftliche als auch die demokratische Entwicklung weltweit gefährde. Aber, moniert Josef Vogel, diese Organisationen liefern keine Rezepte, wie diesen Tendenzen zu begegnen sei. Denken Sie beispielsweise an die Serie von Finanzkrisen seit Ende der 80er Jahre, wo sich doch hier und dort der Zweifel eingestellt hat, ob tatsächlich eine entfesselte Marktwirtschaft so etwas wie soziale Ordnung produziert. Sollte der Liberalismus scheitern, muss er entweder erneut Konservativen oder Sozialisten das Feld überlassen oder doch den Populisten. Die haben zwar kein Programm, das taugen könnte, die soziale Frage zu lösen, aber sie sind fest entschlossen, die Freiheiten, die der Liberalismus erkämpft hat, mindestens dramatisch einzuschränken, wenn nicht gar ganz abzuschaffen.